Aufzeichnung. Ja, dass ich das noch mal erleben darf. Gut, Aufzeichnungen laufen. Ich begrüße euch alle sehr herzlich zur heutigen Bufo-Stunden-Sitzungsdingens am 16.11. Ich gebe nach einer warmen Begrüßung in die Runde der 36 Zuhörer und der drei Bufos, Astrid, Hermi und Sekor, direkt an den Letztgenannten ab, nämlich Sekor, weil wegen, was war letzte Woche noch so los? Und hallo Marc. Hallo, guten Abend. Ja, auch von mir einen schönen, warmen, wie hattest du es genannt, Bufo-Sprechstunde-Sitzung-Dingens. Und Wolfgang, herzlich willkommen auch für dich, damit da kein Shitstorm draus generiert wird. Zu den letzten Tagen. Ich war am Wochenende in Regensburg beim Bezirksparteitag und anschließend in Nürnberg beim Bezirksparteitag, weil sich das angeboten hat, weil um die Ecke und weil einmal stimmberechtigt, und wenn ich schon stimmberechtigt bin, dann wollte ich da auch sein. Und ansonsten ist im Augenblick viel Arbeit und wenig Zeit. Deswegen ist mein Bericht an der Stelle relativ kurz. Letzte Woche, glaube ich, hatten wir noch eine kurze Vorstandssitzung, die in Windeseile erledigt war. Und das. Ansonsten bin ich jetzt gespannt, was meine Kollegen erzählen und was es an Fragen gibt. Ich gebe direkt weiter an die erste Kollegin, nämlich die Hermi. Ah, ich bin, okay. Das ist eine gute Frage. Was habe ich letzte Woche gemacht? Ich habe mich irgendwie mit dem Budget beschäftigt. Ich habe mich mit dem P-Shop beschäftigt. Ich habe mich mit den Gutachtern aus dem SM-Club beschäftigt. Wir hatten ein Gänseck-Mumble. Und gestern habe ich mit einer Nerfgun den Keller eines Panten geradet. Okay, ich gebe weiter an Astrid. Dankeschön. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe noch den Bericht geschrieben gehabt vom Themenbeauftragten treffen und den ins Vorstandsportal getan. Ansonsten, Team Poldiev-Sitzung, diverses an Telefonaten. Dann habe ich meine Erkältung erstmal entwickelt und bin jetzt dabei, sie zu pflegen. Und gestern noch einen Blogpost geschrieben und die Marina Mumble mitgemacht und einen Bericht dazu geschrieben. Sehr gut. Und Marc, was gibt's von dir noch zu erzählen? Ja, ich war auf unserem lokalen Stammtisch hier. Wir hatten Besuch aus Mittelfranken. War ganz nett. Haben uns über Aktionsideen unkonventioneller Art unterhalten. Das war, glaube ich, sind ein paar interessante Ideen dabei rausgekommen. Und am Wochenende auf dem Bezirksparteitag in Regensburg, wo außerordentlich ein neuer Vorstand gewählt worden ist. Und anschließend in Mittelfranken am dortigen Bezirksparteitag. Alles klar. Na dann, das wären unsere vier anwesenden Bufo mit für den Abend. Jetzt, wie machen wir es am schönsten? Liebe Basis, habt ihr Fragen? Lieber Bufo, habt ihr die Basis? Machen wir doch gleich mal die Doppelabfrage. Also in Zeile 20 steht so eine schöne Frage und ich bin so unglaublich froh, dass diese Frage da steht, denn wir haben da mal was vorbereitet. Ich sprich ruhig weiter. Na, ich dachte, ich würde dem Moderator jetzt Gelegenheit geben, die Frage vorzulesen. Ach ja, stimmt, das mit der Aufzeichnung. Ja, richtig, da steht drin, was gedenkt der Bufo für die Mumble-Weihnachtsfeier am 15. Dezember vorzubereiten? Ich weiß da auch nichts darüber, deswegen gebe ich sofort an Hermi zurück. Ja, wie gesagt, wir haben uns da mal Gedanken gemacht. Marc, möchtest du es vorstellen und präsentieren? Dann würde ich all die mal den Link einfügen. Ja, einige von euch werden sich vielleicht erinnern, wir hatten letztes Jahr eine Weihnachtsgeschichte aufgenommen in verteilten Rollen. Und so etwas haben wir uns wieder überlegt, aber dieses Mal ein bisschen origineller und ein bisschen ratiger, weil wir sind ja eine Mitmachpartei und deswegen haben wir uns gedacht, es wäre doch genial, wenn wir eine eigene Weihnachtsgeschichte hätten vortragen können, die wir aufzeichnen könnten. Und deswegen war so der Plan, wir machen so wie in der Schule so eine Reizwortgeschichte, also jedes Bundesvorstandsmitglied stellt ein paar Begriffe in den Raum und die Basis baut um diese Begriffe, die dann schon eine gewisse Richtung oder eine gewisse Farbe der Geschichte verleihen, dann eben die eigentliche Geschichte rum. Und dazu gibt es ein Pad und Herbie hat eingefügt und ich bitte euch mal darum, möglichst viele da jetzt drauf zu klicken in Zeile 21. Hermi hat einen Link wo eingefügt, in welches Pad, dass ich wo finde? In das Pad vom dicken Engel, lieber Stefan. Aber da war ich doch gerade, es war 26.10., da habe ich gesehen. Ja, da war es ein Pad, Liebelein. Ich poste das Pad nochmal kurz in den dicken Engel für alle zum Sehen. Das ist dickerengel.piratenpad.de/333. Wir sind heute halb böse. Dann guck nochmal rein. Der Link ist aber auch erst seit 2-3 Minuten drin. Ja, das können wir oben im Channel auch noch, das 330 noch verlinkt, im Comment. Okay. Vielleicht füllt sich's ja noch und es kommen noch mehr rein, damit auch Fragen kommen. Ja, ich habe immerhin schon ganz schön viele gefunden. Also wenn man da mal reinschaut in die Liste der aktiven Benutzer. Also ganz so versteckt sein. Bin ich immer noch im falschen Pad, also drei Leute inklusive mir hier. In dem ja, anscheinend. Ich habe gerade den Link gepostet, klick einfach mal da drauf. So, dann gucken wir mal. Genau. Ja, was hält denn der Bufo davon, diese Geschenkefestgeschichte umzubenennen? Das gefällt mir sehr gut. Da würde mich jetzt erst konkret der Hintergrund der Frage interessieren. Warum muss man das Geschenkfest nennen? Also wieso? Weil Jahresendengel-Dings wahrscheinlich schon verbraten ist. Ja, das, genau. Moment, halt, ist Jahresend-Geflügelfigur oder so. Ja, aber wenn ich keinen Weihnachtskontext habe, dann brauche ich ja auch keine Geschenke. Also, wieso dann überhaupt? Dann können wir es auch lassen. Und was ist mit dem Konsum? Wer denkt an den Konsum? Na, den machen wir dann zu Valentinstag und zu Muttertag. Hey, wer denkt an die Kinder? Dann gibt es zum Geburtstag mehr. Endlich stimmt der Satz, weil wer denkt an die Kinder? Ja, also in einem Wort Abstand. Wird das dann auch eine säkulare Weihnachtsgeschichte? Das kommt auf euch an. Das hängt von den Autoren ab. Ich meine, du bist ja Basis, dann mach. Cool, jetzt sind alle fleißig am Schreiben und hier ist Ruhe. Ja, dann ist das halt so, dann kann ich bei der Gelegenheit nochmal einen zweiten Gang essen. Ja, dann können wir jetzt gehen. Ciao, schönen Abend noch. Halt, jetzt ist der Michael da. Michael. Ja, moin. Folgendes, ich war auf einer Veranstaltung hier bei uns in der Stadt Norden zur Flüchtlingsproblematik. Bin von einem Landkreismitarbeiter angesprochen worden. Ich weiß nicht, ich hatte Christos am Wochenende und Leonie schon angeschrieben. Ist das schon bekannt bei euch im Bufo oder sonst erzähle ich kurz, worum es geht? Erzähl vielleicht kurz, worum es geht. Ja, und zwar sagte der Mitarbeiter, es gibt immer noch das Problem, dass bei der Ankunft in Deutschland und bei der Verteilung in Deutschland Familien auseinandergerissen werden, die Schwierigkeiten haben, sich wiederzufinden. Und aus seiner Sicht wäre es sehr gut, er sagt, die Flüchtlinge benutzen alle direkt oder indirekt über bekannte WhatsApp. Und es wäre sehr gut, wenn eine Plattform existieren würde, wo sich Familienmitglieder wiederfinden könnten. Das sollte aus seiner Sicht dann auf Arabisch und Farsi eben anwendbar sein. So, ich weiß nicht, was WhatsApp ist. Ich habe kein Smartphone. Technisch bin ich da auch überfordert. Ich denke mir aber, das wäre eigentlich eine schöne Aufgabe für die Piratenpartei, hier kurzfristig so eine Plattform zu konstruieren, über die sich Familienmitglieder dann von Flüchtlingsfamilien wiederfinden können. In der Tat, das wäre wirklich etwas, was wir könnten. Gibt es jemanden, der sich darum kümmern will? Solch ein Tool gibt es tatsächlich schon, beziehungsweise es gibt, glaube ich, 2 oder 3 solcher Tools, die sind nur noch nicht so weit verbreitet. Ich war gestern auf einem Hackathon und es gibt jede Menge Refugee-Tools. Ich müsste nur noch mal die Liste raussuchen, wo es drin steht. Also es gibt Tools vom DRK und so weiter, die sind aus meiner Sicht aber nicht geeignet. Wie gesagt, die Anbindung an WhatsApp wäre wahrscheinlich sehr geschickt. WhatsApp ist closed source, das ist ein bisschen problematisch. Aber gut, wenn sich jemand dran wagt, bitte sehr. So. Mal kurz persönlicher Anlage, das Problem mit WhatsApp, es ist closed source, es ist aber gleichzeitig gerade unter Refugees auch das verbreitetste Kommunikationstool, deswegen ist es durchaus naheliegend, das auch einzubinden, ansonsten muss man sich erst noch an ein komplett neues Interface und so weiter gewöhnen, also da hat man dann auch eine gewisse Hürde wieder. Gibt es denn irgendwelche hier, die jetzt spontan sagen, ja, voll geil, würde ich machen? Wenn ich könnte, würde ich es tun, aber leider habe ich von IT sehr wenig Ahnung, zumindest auf der Ebene. Können wir vielleicht kurz erklären, was der große Vorteil jetzt bei WhatsApp ist? Also außer, dass die Flüchtlinge da drin sind, Ich verstehe den Unterschied nicht ganz zu Facebook zum Beispiel, dass man einfach eine Gruppe aufmacht. Ist bei WhatsApp da die Suchfunktion so immens weiter ausgebaut oder das ist recht da auch dann sowas programmieren? Den Papagei besuchen. Ändert ja nichts mit Worten. Konnte man nicht verstehen. Aber es ist ein grauenhaftes Hintergrundgeräusch. Schau mal, dass du da was dran ändern kannst. Aber jetzt ließ ich zumindest erahnen, was er fragen wollte. Der Vorteil von WhatsApp in dem Zusammenhang ist, dass viele von den Flüchtlingen WhatsApp bereits benutzen und jede andere Plattform man erstmal dort verbreiten müsste und demzufolge das von vornherein scheitern würde. Ansonsten hat WhatsApp keine Vorteile. Ja, genau. Ja. Andererseits muss ich da mal auch in den Raum stellen, dass es natürlich auch so ist, dass bis die Geflüchteten sich finden, gibt es ja immer den Weg über uns, ich sage jetzt mal deutsche Helfer so oder uns mitteleuropäische Helfer, die denen ja erstmal sagen müssen, hey, es gibt hier noch dieses Zusatztool oder so. Von daher, dann kann man auch sagen, okay, wenn ihr euch finden wollt, dann könnt ihr auch das Zusatztool nutzen. So. Das ist aus meiner Sicht kein Problem. Weil Flüchtlingsreise eigentlich überall existieren und da auch eine gewisse Vernetzung ist. Ich vermute, das könnte man auch über WhatsApp dann selbst bekannt machen. Also das würde ich jetzt sekundär sehen. Klinkes, du bitte? Ja, ich habe mal geschaut. WhatsApp bietet keine API an, dass man sich anschließen kann und droht allen mit rechtlichen Schritten, die versuchen, eine API zu bauen. Eben, das ist also, die Sache, dass man... Entschuldigung? Ja, Jojo, dann klingt es wieder. Das heißt dann im Grunde, wir brauchen ein externes Tool. Was am besten, weil WhatsApp ist ja wieder ein Mobil, ist ja wieder was Mobiles, heißt, dieses neue Tool müsste dann am besten responsive sein. Im Großen und Ganzen klingt das doch bestimmt nach einem Projekt für Toso, oder? Ich kann mal Toso anfragen. Ja, also wäre jetzt so eine spontane Idee. Ich meine, der ist da ja sowieso gerade irgendwie da mit Dinge zu tun. Vielleicht wäre so ein Tool da irgendwie hilfreich oder so. Ich muss zugeben, dass das DRK eigentlich, was solche Zusammenführungen gibt, doch schon Jahrzehnte Erfahrung hat und eventuell sollten wir Kontakt zum DRK aufnehmen, ob wir nicht technisch unterstützend tätig sein könnten. Ich würde empfehlen, sich einfach die Plattform beim DRK mal anzuschauen. Ich kann auch gleich mal Links reinstellen. Also ich bin gern bereit, dafür zu sorgen, dass das dann eben über die Schiene Landkreise, Flüchtlingshilfe möglichst flächendeckend bekannt gemacht wird, wenn so ein Tool existiert. Da sehe ich geringere Probleme. Ich habe nicht den Eindruck gehabt, die Plattformen da im Moment über einen DRK-Suchdienst und so wirklich hilfreich sind. Ist die Frage, weil sich ja jetzt doch einige Interessierte gefunden haben, ob wir nicht einfach spontan kurzfristig ins Leben rufen und sagen, für das Thema treffen wir uns dann und dann, zum Beispiel jetzt gleich nach der Sitzung. Würde ich vorschlagen, wobei Jojo bist du da, weil du hast ja schon gesagt, du hättest schon Infos über bereits existierende Tools. Und ich meine, das 18. Tool, wenn es schon 17 gibt, das fragmentiert das Ganze nur weiter. Wir sollten vielleicht schauen, ob wir das nicht zusammengeführt kriegen. Aber das ist nichts für einen dicken Engel, sondern eben was für hinterher. Ja, ich wäre dabei. Von mir aus stelle ich mich auch gerne als Ansprechpartner zur Verfügung, dann würde ich sagen, wir treffen uns nachher und ich initiiere da was. Sehr cool, freut mich. Ja, ich bleib dann auch gern dabei und suche bis nachher dann die Sachen zusammen, die ich habe. Das sind so schöne Momente von Moderator, wenn man nicht moderieren muss und trotzdem produktive Dinge passieren, das ist schön. Christoph, hast du noch was? Ja, das haut in dieselbe Kerbe, ist aber nicht ganz dasselbe. Es geht um die Problematik, dass Flüchtlinge, gerade auch Flüchtlingsfamilien, auseinandergerissen werden und sich nicht wiederfinden. Aber selbst wenn es jetzt ein Tool gibt, dürften die sich nicht wiederfinden, weil eine verschärfte Resistenzpflicht herrscht. Und Das heißt, selbst wenn die wissen, wo ihre Geschwister, ihre Kinder, Eltern, sonst was ist, die dürften nicht mal hinfahren, sie zu besuchen, ob man nicht in die Kerbe reinhauen sollte. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen komplizierter. Das gilt, soweit ich komme, für diejenigen, die im Asylverfahren sind. Im Moment ist aber der ein Großteil gar nicht im Asylverfahren, sondern wird gleich verteilt. Wir haben hier bei uns in Niedersachsen die Situation, dass ein Auffanglager Bramsche ist, das ist total überfüllt. Also kommen die Leute plötzlich in Übergangslage hier bei uns in Norden. Und da wird nichts registriert, nichts. Man will jetzt mobile Registrierungstrupps einführen, die dann eben von Unterkunft zu Unterkunft, Übergangsunterkunft zu Übergangsunterkunft fahren und da was machen. Ich glaube, dieser Wohnkreis, der hier einfach verteilt wird, ist erstmal davon gar nicht betroffen. Und falls das mal ein Problem werden sollte, hätten wir, glaube ich, Thema auch für uns wieder entdeckt. Wichtig wäre aber auch, Familienmitglieder, die schnell wissen, wo der andere ist. Wie man sie dann zusammenführt, ist ja dann noch der zweite Punkt. Aber selbst diese Informationen haben ja viele dann nicht. Also haben auch nicht alle Länder eine Residenzpflicht übrigens. Also ich meine da aber letztens was dazu gehört zu haben, gut, das war jetzt Bayerischer Rundfunk, da hat es geheißen, dass für diese Flüchtlinge eine verschärfte Residenzpflicht gilt und dass die ihren Landkreis nicht verlassen dürfen. In Nordrhein-Westfalen ist das komplett abgeschafft. Und dazu müssen sie ja dann auch erstmal registriert sein, sind sie hier bei uns in Niedersachsen zum großen Teil eben nicht. So, aber Lenkes hat noch was, genau. Ja, nur ich würde sagen, was wir an der Stelle machen könnten, wenn es schon also Systeme gibt, mit denen sie sich wiederfinden können, dass wir uns da reinklinken, um zu organisieren, dass sie sich auch wiederfinden dürfen. Und da können wir dann schon politisch tätig werden, da auch wirklich im direkten Hilfe, direkt mit den Behörden vor Ort verhandeln. Ist aber viel Arbeit. Aber das ist was wir auf jeden Fall machen sollten. Also ich habe es so verstanden, dass es im Moment kein vernünftiges Tool gibt, dass sich diese schnell wiederfinden. Insofern, denke ich, werden wir in erster Linie technisch gefragt, dass wir das politisch natürlich begleiten und auch genau begleiten. Das ist ja unbenommen und das sollten wir auch tun. So, jetzt ich begrüße übrigens den Christoph, der mittlerweile hier ist. Einen schönen Abend dir auch. Moin, moin. Tag. So, weitere Fragen, räumt mal her. Stefan, du hast noch eine Frage? Ach, aber versteht man mich, wenn ich im Asien unterbrochen habe? Nee, es ist sogar noch schlimmer als vorher. Genau, das ist noch. Versuch's mal wie Kars, der wirft ab und zu eine Münze nach. Jetzt, wenn gerade niemand am Mikro ist, Michael, du hattest ja gerade nichts, oder? Nee, Entschuldigung, ich gehe gleich raus. Ich setze nur noch mal in den Chat vier Links zu entsprechenden Plattformen. Nein, nur dass ich dich nicht übergebe, an der Stelle mal kurz gerne einen Werbeblock in eigener Sache anbringen. Und zwar geht es. Was der Werbeblock uns finanziell bringt? Ich kann, wenn ich das nächste Mal in Neumarkt bin, was gelegentlich passiert, dir mal ein Sandwich vorbeibringen oder so, wenn dir das reicht. Nicht mir, uns, Piraten. Hallo, wir brauchen Kohle. Nein, gut. Okay, erzähl. Ja, also es geht um Folgendes. Ich mache ja im Moment hier für die Bufo-Sprechstunde die Moderationen und ich mache dasselbe ja auch für die Team-Polgif-Sitzungen und gelegentlich moderiere ich noch andere Mumbles, wenn man mich darum bittet und anfragt und ich dafür Zeit habe. Ich mache das auch sehr, sehr gerne. Jetzt ist es allerdings so, dass sich innerhalb der nächsten Wochen und Monate bei mir sowohl privat als auch an der Menge und der Art an Arbeit, die ich für die Partei erledige, einige Sachen verändern. Ich bekomme einige neue Aufgabenbereiche und muss da mehr Zeit reinstecken und so weiter. Und das bedeutet, dass ich mich sehr, sehr freuen würde, wenn ich die Gelegenheit bekäme oder die Möglichkeit bekäme, nicht mehr einer der sehr wenigen aktuellen Moderatoren im Bereich Mumble zu sein, sondern hier die Möglichkeit hätte, sozusagen ja Mitmoderatoren oder in gewisser Weise fast schon Nachfolger auszubilden. Also mein Punkt ist, ich würde mich freuen, wenn ich die Möglichkeit bekomme, Leuten ein bisschen was weiterzugeben mit dem, was ich auch über die Zeit gelernt habe, über Moderation, dann auch dazu beitragen könnte, dass ich mich nicht jedes Mal dazu verpflichtet fühlen muss, zu jedem Termin, zu dem man mich bittet, auch da zu sein, damit ich an anderer Stelle auch wieder andere Arbeit erledigen kann. Sollte also der eine oder andere, der gerade zuhört, Interesse daran haben, im Bereich Mumble-Moderierungen und so auch konkret im Bereich Team Polgef, mitmachen oder da einsteigen zu wollen, dann möge er sich bitte bei mir melden. So, das war der Werbeblock in eigener Sache. Probieren wir es nochmal mit Stefan. Wie schaut's aus? Ja, ist jetzt besser? Ja, viel besser. Ja, ich habe mal ein bisschen unten dran gedreht an dem Output. Weil Christoph da ist, ich habe gestern so mitgekriegt bei der Sozialpiraten. Da gibt's also ein Artikel, hat Gernot Reiben gemeint, also weil jetzt sonst keiner fragt, ein Artikel, und der ist zwar von einem bestimmten Mitglied irgendwo geschrieben, also da gibt es Vorbehalte. Es hat geheißen, ich konnte erstens jetzt nicht lesen, einen Artikel. Es soll aber inhaltlich, steht Gernot Reiben da bei den Sozialpiraten dahinter, und jetzt gibt es aber Probleme, den zu veröffentlichen, jedenfalls in offiziellen Piraten, Medien, weil da die Person irgendwo, die den eben geschrieben hat, problematische Vergangenheit hatte, ist mir gesagt worden. Also vor 20, 25 Jahren Mitglied oder im Vorstand der Republikaner sich befunden hat. Und da, ich weiß nicht, eine Position da von Christoph dazu, was genaueres, oder könnte man da mal was das offiziell mal besprechen irgendwann? Das können wir gerne machen, aber ich denke mal, der Christos, also der mit dem S hin, ist derjenige, der für die Öffentlichkeitsarbeit wesentlich mehr prädestiniert ist als ich. Ah ja, wer bist du? Ich bin der Christoph, wie der Name ja schon sagt, nicht? Ich bin der IT-Muckel. So ein Christus ist heute gar nicht da, ne? Nein, Christus ist heute nicht da. Aber mach dir nichts draus, du bist nicht der Erste und wirst du nicht der Letzte sein. Okay, sorry, dann kann man das mal nach hinten schieben. So, Jojo nochmal. Genau, weil wir ja bei der Fragerunde waren. Und zwar gab es da ein Thema, was erstaunlicherweise wieder aus dem Pad rausgerutscht ist. Und zwar das Thema Flüchtlings-PM vom letzten Dienstag. Und ich glaube, dass da sich einige Menschen ein Statement zu wünschen würden vom BOFO. Nur so eine Vermutung. Was war das letzte jetzt? War das nur so eine Vermutung oder war da noch mehr? Das war nur so eine Vermutung. Entschuldigung, der war gerade einmal kurz Internet weg. Ja, kannst du mal. Naja, letztendlich lässt sich das relativ schnell und relativ einfach zusammenfassen. Wir haben eine Pressemitteilung verschickt, in der ein Satz drin stand, der äußerst unglücklich formuliert war. Und dummerweise habe ich den Satz beim Freigeben, beim Überfliegen der Pressemitteilung übersehen und die PM freigegeben. Als wir dann festgestellt haben, was wir da veröffentlicht haben, haben wir die PM zurückgezogen, beziehungsweise wir haben sie halt, wir haben die Veröffentlichung auf unserer Homepage zurückgenommen. Eine Pressemitteilung rückziehen im eigentlichen Sinn kann man nicht. Wir hätten höchstens noch eine weitere Pressemitteilung hinterher schicken können, mit dem Hinweis darauf, dass die Pressemitteilung ungültig ist, was die Journalisten aber nur bedingt dazu veranlassen würde, die vorherige Pressemitteilung zu vernichten. Und die Überlegung war, dass es sinnfrei ist, noch mehr Aufmerksamkeit auf die Passage zu lenken. Und deswegen haben wir uns gegen eine weitere um eine Erklärung ausgesprochen. Das war es. Was stand denn drin? Was stand denn da vom Satz drin? Erstmal bitte nicht dazwischenreden. Zweitens, dann bitte die Frage, wenn Seko fertig ist. Seko, bist du fertig? Ja, ich bin fertig. So, roter Korsar? Ja, welcher Satz stand denn da drin? Es war in einem Halbsatz sinngemäß formuliert, dass wir das Asylrecht da aushöhlen lassen wollen, aber Rückführungen von abgelehnten Asyl Bewerbern nicht generell ausschließen oder so ähnlich. Die genaue Formulierung habe ich nicht mehr im Kopf. Und dieser Halbsatz ist nach dem, was wir als Selbstverständnis, als Partei, als Selbstverständnis zu dem Thema haben, definitiv nicht darstellbar und falsch. Deswegen war es ziemlich ungeschickt, die Pressemitteilung zu veröffentlichen und zu verschicken. Ich glaube, Christoph hatte noch eine Frage. Ansonsten hätte ich auch noch eine Frage. Ja, so hätte ich es auch gemacht. Dann Chris, dann nochmal Jojo. Ja, ich hätte noch eine Nachfrage zu dem, was Stefan vorhin gesagt hat. Ist es bei uns wirklich ein Problem, wenn jemand vor 20 Jahren mal, ich sag mal, einen Jugendfehler gemacht hat, dass der selbst heute bei uns immer noch nicht zu Wort kommen darf? Das war jetzt schon wertend kurz. Jugendfehler, also ich sehe den Republikaner nicht unbedingt als Fehler. Stefan, wir machen hier das mit dem Worterteilen am Mikro. So, nochmal. Also, Christophs Frage für den Bufo jetzt. Ich glaube, diese Frage ist so alt wie die Menschheit und lässt sich wirklich nur im Einzelfall lösen. Also wenn du dir den Menschen anschaust und genau siehst, okay, der hat wirklich ein anderes Verständnis als von vor 20 Jahren, dann geht das mit Sicherheit. Aber es gibt auch Leute, bei denen geht's nicht. Also das kannst du nicht pauschal beantworten. Okay, dann ist es auch keine pauschale Entscheidung gewesen. Gut, das wollte ich bloß wissen. Gut, dann Jojo. Jojo? Ja, bin ich jetzt schon wieder weg, technisch. Das wäre doof. Jetzt gerade geht's wieder kurz. Also keine Ahnung, was bei dir los ist, aber greif die Gelegenheit, solange sie da ist. Okay, sorry. Bei mir ist das Internet gerade ein bisschen kacke. Also, ich möchte nicht zu sehr in den Interna der Bundes-PR rumstochern, aber ich stelle mir schon die Frage, wer solch eine PM schreibt und ob dann tatsächlich, nachdem so eine PM geschrieben wurde, von anscheinend einer Person dann nur noch Seko drüber guckt, weil das wäre ja dann schon, sehe ich als ein bisschen sehr fahrlässig an, wenn damit so umgegangen wird, dass dann so schnell so eine PM rausgeht. Jo, wenn du warst doch vorhin, achso, entschuldige, warst du noch nicht fertig, dann sprich aus, bitte. Ja, insbesondere, weil sowas ja dem Grundsatzprogramm entspricht, so, also, wenn man in unser Bundesgrundsatzprogramm reinguckt, steht da ja ganz klar, Refugees Welcome, so, egal ob Wirtschaftsflüchtlinge oder andere Flüchtlinge, so. Also, wenn ich mich nicht schwer täusche, warst du doch vorhin in der Redaktionskonferenz auch mit dabei, wo dieses Thema auch nochmal aufgearbeitet wurde. Ich weiß jetzt nicht, was das für einen Sinn haben soll, jetzt hier an dieser Stelle und in diesem Rahmen nochmal darauf einzugehen. Ich glaube, das wurde irgendwie alles geklärt und es gab ein entsprechendes Statement von Seko dabei. Und ich glaube, wir alle wissen, oder unglücklich formuliert waren, ne? Vielleicht trotzdem den einen Teil der Frage, der tatsächlich vorhin in einer Redaktionskonferenz keine Rolle gespielt hat, nochmal aufzugreifen. Es ist in der Regel so, dass eine Pressemitteilung dadurch entsteht, dass sich jemand hinsetzt und seine Gedanken mal versucht in Worte zu fassen, ein Pad tippt. Anschließend kommen meistens ein, zwei Leute dazu und überarbeiten und verändern den Text. Sodass in den allerseltensten Fällen am Ende noch genau das dasteht, was der ursprüngliche Autor mal angefangen hat zu formulieren. Und auch in dem Fall war es wohl so, dass da mehrere Autoren zusammengearbeitet haben und auf die Art und Weise dieser Nebensatz entstanden ist. Nichtsdestotrotz, es ist irrelevant, wer im Einzelnen da was geschrieben hat. Der Fehler liegt bei mir, ich habe es freigegeben. Und das hätte nicht passieren dürfen. So, PR. Darf ich nochmal? Lass mal kurz erstmal PR. Warum ist, wenn das ja nicht, so nicht gewollt ist, die Pressemitteilung immer noch unverändert über Google aufzufinden? Ist mit ein paar einfachen Mitteln hinzubekommen, dass da eine Korrektur bei Google steht, das wurde aber nicht gemacht. Warum? Keine Ahnung. So, dann jetzt, ja genau, dann jetzt nochmal die Frage von Stefan. Das mit dem Worterteilen. Ja, danke. Ich frage mich, wie ich das jetzt so verpacken, dass es noch irgendwo ein bisschen konstruktiv ist und ja, dass ich nicht rente, weil es ist von mir ehrlich, ja? Lass mich halt erstmal versuchen. Denn ich merke jetzt, es war das größte Spitz, also was noch kommt mit dem Bufo oder die Fragen an Bufo, viel über Pressearbeit und das andere, was ich noch merke in der Partei, was beredet wird, ist so die der Schatzmeisterclub und also Thema Pressearbeit, da scheint ja irgendwas gar nicht so rund zu laufen, aber gut, es ist wahrscheinlich bekannt. Das Presseteam halt, dass es die Arbeit hier schwierig ist und die Bundeswehr irgendwie gar nicht mehr offiziell. Nochmal zu diesem Punkt damit, ich mache mal präventiv, weil das wird ja nächste Woche dann bestimmt auf ein Tableau kommen oder könntest so, wenn Christus sich. Eine Frage formulieren. Ja, also den Republikanern, da ist ja ein Piraten mit aktives, ist da, war da eben, wie ich vorhin gesagt habe, bei der Republikaner im Vorstand. Und wird der Bufo, der wird ja dann herangezogen, denke ich mal, sieht der Bufo das als Problem dann, wenn jetzt irgendwie Kooperation mit anderen Parteien oder auch apolitischen Bewegungen, ist das ein Problem, wenn. Jetzt sagen Sie mal im konkreten Fall, ja, damit es eine Luftnummer soll was Konkretes irgendwie und bei Republikaner, wenn es andere der Piratenpartei jetzt die Position von der Piratenpartei teilweise ist nicht abschließend geklärt ist, sagen wir mal, dass andere Mitglieder der Piraten, wo zuvor aktiv irgendwo anders tätig waren, ja. Ist es ein Problem generell, wenn man da so eine Vergangenheit irgendwo hat, wo andere Ziele im Vordergrund standen und weniger die Ziele der Piratenpartei? Ich glaube, ich habe es vorhin schon mal. Darf ich bitte? Entschuldigung, wenn ich euch ins Wort lege. Ich glaube, ich würde da erstmal ganz, ganz, ganz grundsätzlich Stefan fragen, ob er die Frage ernsthaft stellt. Wir sind die Partei, die auf einem Bundesparteitag jemanden des Saales verwiesen hat, weil er Mitglied bei der AfD war oder ist. Wir sind die Partei, die Unvereinbarkeitserklärungen mit allen oder gegen alles beschlossen hat, was rechts ist. Jetzt haben wir in unseren Reihen tatsächlich Mitglieder, die irgendwann bei den Republikanern, wir hatten schon solche Ex-Republikaner, die irgendwo ein Vorstandsamt haben, deswegen zurück und ausgetreten sind. Ich habe ein ernsthaftes Problem damit, so jemanden eine Bühne zu bieten. Selbst wenn er sagt, ja, das war eine Jugendsünde und das ist falsch und das würde ich heute nicht machen, würde ich trotzdem jetzt ungern hergehen und sagen, ja, dann so ab sofort schreiben, was du willst. Das ist eine ungeschickte Situation und deswegen bitte ich um Verständnis, dass wir das im Einzelfall prüfen und wenn der Text kritisch zu sehen ist oder wenn die Gefahr besteht, dass wir dafür einen Shitstorm generieren, dann wird er nicht veröffentlicht. Ich hab keine Lust, da irgendwo ein riesen Fass aufzumachen für einen einzelnen Text, nur weil sich jemand unbedingt veröffentlichen sehen möchte. Also das geht an der Stelle halt einfach nicht. Lässt sich mit unseren Vorstellungen und den Wünschen der meisten unserer Mitglieder halt einfach nicht vereinbaren. Und das andere, was er gesagt hat, ist vielleicht tatsächlich nicht interessant, nicht uninteressant. Ich erlebe das Thema Kritik an der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, seit ich in dieser Partei bin. Es war immer so, dass irgendjemand Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat, und zwar hochmotiviert und engagiert, mit viel Einsatz, mit vielen Stunden seiner Freizeit. Und es war immer so, dass mindestens 500 Leute wussten, dass das so, wie es gemacht wird, Kacke ist und man das viel besser machen könnte. Und deswegen bin ich inzwischen, was Kritik an der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit betrifft, dermaßen abgestumpft, dass ich einfach nur sagen kann, interessiert mich nicht mehr, kommt nicht mehr an, habe ich alles schon gehört, gibt es nichts Neues, ist immer nur das gleiche Rumgeeiere. Wenn es jemand besser machen will, soll er kommen, soll konstruktiv mitarbeiten. Wenn er in diesem Team nicht mitarbeiten kann, kann er es in einem anderen auch nicht und demzufolge Diskussion an der Stelle tot. Ja, kurze Nachfrage, ist akzeptiert? Akzeptiert. Ich frage mich nur, findet ihr die Zeit oder die Muße, das inhaltlich dann auch darüber irgendwo öffentlich hier zu diskutieren? Also dann inhaltlich dann auch Argumente zu bringen oder so und das zu begründen, hier vielleicht im dicken Engel oder sowas? Oder ist da der Wille nicht da? Nur bedingt. Die Begründung habe ich dir gerade genannt. Darüber noch eine Stunde zu diskutieren, halte ich für wenig zielführend, Stefan. So, ja, ansonsten, Stefan, nochmal die Info. Ich mache hier das mit dem Rederecht am Saalmikro, gerade wenn es mehrere Leute sind. Das ist jetzt die dritte Warnung gewesen, nur fürs Protokoll. Danny, beziehungsweise PR. Ja, da waren mehr Fragen im Pad, lese ich mal weiter vor. Wie steht der Bundes persönlich zur Frage von schnellen Abschiebungen? Darf man davon ausgehen, du hattest ja gesagt, dass das nicht mit dem Programm vereinbar ist, dass es auch mit deiner persönlichen Einstellung nicht vereinbar ist? Ja, ich glaube, das habe ich inzwischen schon sehr deutlich gemacht. Aber für den Fall, dass es jemand noch nicht verstanden hat, ich habe ein Problem damit, wie das im Augenblick gehandhabt wird. Und vor allen Dingen habe ich ein Problem damit, dass unsere konservativen Kräfte im Land da gerade massiv nach einer Verschärfung schreien. Das ist nach meinem Dafürhalten der völlig falsche Ansatz. Gut, die nächste. Wie steht der BUFO zum Begriff Apartheidsregime in Verwendung auf Israel? Presseanfragen bitte über meinen Besprecher oder über unseren Pressesprecher. So, ich gebe dann erstmal kurz weiter an Stimmbürger, weil wegen der Sprechgleichheit. Ja, Seko, ich wollte dich mal fragen, wer dein PR-Manager ist und in der Kommunikation der Ansprechpartner ist, was Redakteure betrifft. Pressesprecher, der von uns beauftragt ist, ist Olaf. Und dein PR-Manager? Unser Budget lässt leider keinen PR-Manager zu. Spenden für ein entsprechendes Gehalt sind natürlich jederzeit willkommen. Ja gut, Kompetenz folgt, klar. Das habe ich jetzt, den Sinn dieses Schuss habe ich jetzt nicht verstanden. Geld investiert man, wenn was Gutes da ist, aber wenn gar niemand da ist. Und das, wie jetzt Hami sagt, Spenden ins Blaue rein, das läuft PR-mäßig nicht. Ach, du meinst, wir machen jetzt eine Stellenausschreibung für eine Stelle, für die wir kein Geld haben? Andererseits, weißt du, wenn wir sagen, hey, wir haben da 1000 Euro, bewerbt euch, ich bin mir ziemlich sicher, dass man damit Kompetenz anlocken kann. Ja, nee, also wenn man so die Seminare besucht mit PR-Management, dann hat man da das Einmaleins, wie man vielleicht da vorgehen könnte. Aber ich rede euch nicht rein oder kritisiere auch euch nicht. Ihr seid der beste Bufo, den es die Piratenpartei hat, weil eine andere hat die Piratenpartei ja nicht gewählt. Also dann ist so was. Wenn jemand kritisiert, muss es besser machen. Okay. So, jetzt muss ich an der Stelle nochmal kurz, was mir gerade einfiel, als PR die Fragen aus dem Pad vorgelesen hat. Wir hatten vor zwei Wochen beschlossen und auch in der Sprechstunde damals gesagt, dass das Pad nur noch sehr, sehr bedingt benutzt wird und nur, wenn es massive Sprechprobleme gibt. Das heißt tatsächlich, Fragen im Pad werden jetzt halt eigentlich als Default nicht mehr drangenommen. Unter anderem aufgrund der Tatsache, weil wir halt gesehen haben, dass ständig Fragen nur im Pad gestellt wurden und damit das Gespräch am Mikro am Sterben war. So, jetzt gebe ich erstmal an Piratos. Ja, ich habe auch eine Frage an Sekor. Ich habe vorhin in der Bundes-PR-Sitzung mitbekommen, dass du eine Korrektur der Pressemitteilung verhindert hast, ja, obwohl die schon fertig war, mit der Begründung, dass es dir irgendwie unangenehm wäre, das würde sozusagen unangemessene Aufmerksamkeit auf Pressemitteilungen lenken. Und ich komme irgendwie mit der Begründung nicht ganz klar. Ich meine, PRs werden doch geschrieben, um der Öffentlichkeit zu dienen und sozusagen Öffentlichkeit zu erreichen. Ist es denn nicht wichtig, wenn ein grober Fehler passiert, dass man dann auf jeden Fall korrigiert, im Gegensatz zu einem kleinen Fehler, den du dann anscheinend ja korrigiert hättest? Nein, ich glaube, dass es an der Stelle nicht sinnvoll gewesen wäre, an 1000 Journalisten eine E-Mail zu schicken, in der drin steht, unsere letzte PM war Bullshit, weil da war ein Satz drin, der Käse ist. Mit einer solchen E-Mail hätten wir dafür gesorgt, dass wenigstens 10% oder wie viel auch immer von diesen Journalisten sich dann gründliche PM nochmal angeguckt hätten, die sie vorher schon ignoriert hatten und den Gang des Ewigen gegangen ist. Und deswegen war es nach meinem Dafürhalten nicht zielführend, eine weitere Pressemitteilung hinter der Verunglückten herzuschicken. Ja, also dazu hätte ich zwei Sachen zu sagen. Erstens, implizierst du damit, dass unsere Pressemitteilungen nicht werden? Was ich per se schon mal eine gute Einstellung finde, kann man sich die Arbeit auch sparen. Und zum anderen, wenn man das so weiterdenkt, so wie du das jetzt wertet hast, würde das bedeuten, je schlimmer der Fehler ist, der in einer Pressemitteilung drinsteht, desto weniger äußern wir uns nach außen zu einer Korrektur. Und kleine Fehler würden dann korrigiert. Also findest du es nicht viel schlimmer, dass das diese 1000 Menschen jetzt eine falsche Information bekommen haben ohne Korrektur? Ist dir das egal? Nein, weil es üblicherweise so läuft, dass wenn den Journalisten etwas unklar ist oder sie genauere Informationen dazu haben wollen oder sie eine Pressemitteilung weiterverarbeiten, nicht selten dann zum Telefon greifen oder eine E-Mail an uns schicken und entsprechend nachfragen. Ist in dem Zusammenhang an der Stelle praktisch nicht passiert und demzufolge erschien es mir sinnvoll, es zu lassen. Wenn das jemand anders für besser und für richtiger hält, ist es ja selbstverständlich unbedingt. Aber das heißt ja dann im Endeffekt, dass nie wieder Korrekturen für Pressemitteilungen geschrieben werden, es sei denn, die Fehler waren nur klein. Ja, es ist zum Beispiel die Frage, ob eine Pressemitteilung falsch aufgenommen wurde, würde ich jetzt einfach mal aus dem Bauch raus sagen, ohne dafür per GU zuständig zu sein. Wenn nämlich in den entsprechenden Medien dann eine falsche Behauptung zu finden ist, macht es durchaus Sinn, da entsprechend zu reagieren. Aber wenn ein Fehler nicht aufgenommen wurde, macht es meines Erachtens keinen Sinn, nochmal zu stoßen. Ja, okay, das die Ansicht kann ich nachvollziehen, aber ich kann sie nicht verstehen. Also ich persönlich würde Fehler korrigieren. Je gröber sie sind, desto eher. Habe ich verstanden. Danny, ich ziehe dich mal kurz vor, weil ich davon ausgehe, dass es auch um selbe Thema geht. War eigentlich ein anderes Thema. Okay, dann war Stefan zuerst dran. Aber diesmal schauen wir, dass du die Frage etwas kürzer formulierst. Stefan, bitte. Ja, findet ihr das nicht fatal, solche Signale an die Presse zu geben, dass man Gatekeeper mache ich nur und das, wo sie jetzt, wenn die Presse nicht gut gegenüber der Piraten eingestellt ist, ja, und die also eher negativ die sag mal auf dem Kicker hat die Partei, also so Bild und Co. Man dann den explizit halt da das einräumt, ja, da könnt ihr nachhaken und da kriegt er Material dann noch, auch wenn es vielleicht dann was ganz anderes rauskommt, als man haben will. Und umgekehrt, das, was man dann selber vermitteln will, dass das so auf ein kurz gehalten wird, auf ein kleines Feuer. Und dann man dann nicht, also ich finde, es fand es gerade zum Piratus da, also das Standing, was ihr hier vermittelt, das ist eher fatal von der Pressearbeit her. Jetzt wird der Marionetten der etablierten Altersmedien. Was ist deine Frage? Nee, die Frage war doch da, die Antwort ist ja eben. Ich wollte gerade eben die Möglichkeit ermöglichen, die Antwort auch zu geben, deswegen. So, also. Nein. Genau, jetzt Antwort, Sikor, das. Ich zuhören, ja. Nein, finde ich nicht. Darf ich sprechen? Darf ich nein. Eine Frage stellen? Nein, erst dran, dann bist du dran. Wenn er noch zu dem Thema ist, dann kann er gerne vor. Ja, ist noch im Thema, und zwar die ganze einfache Frage. Also wir hatten ja gerade jetzt über die Finanzen gesprochen, die sehen ja durchaus, und dass man sich ja eine richtig gute Presseabteilung da nicht leisten kann und so. Gibt es jetzt so eine Strategie, Sekor, die du jetzt siehst, wie man dieses Problem aus deiner Sicht beheben kann und da neue Wege gehen könnte? Leute, es ist eine Pressemitteilung schiefgelaufen, die ich freigegeben habe, in der ein Satz drin war, der Bullshit ist. Das bedeutet jetzt nicht, dass unser Presseteam in irgendeiner Weise schlecht arbeitet und unbrauchbar ist und ausgetauscht werden muss und wir Köpfe rollen lassen müssen und lass mal die Kirche im Dorf. Wie gesagt, es ist in einer Pressemitteilung ein Satz drin gewesen, der war blöd und deswegen habe ich die Veröffentlichung dieser Pressemitteilung von der Homepage zurücknehmen lassen. Und damit ist das Thema erledigt. Also wir können da gerne noch 2 Stunden drüber diskutieren. Wir können auch den nächsten Montag nochmal dafür hernehmen. Das wird aber an der Tatsache und an der Situation als solches nichts ändern. Punkt. Gut, Punkt, Komma, PR. Ja, noch ein anderes Thema, was der Paul jetzt gerade ein bisschen angeschnitten hat, die finanzielle Lage. Und wenn man sich so den Zyklus der Parteienfinanzierung anschaut, dann müssten ja jetzt die Kassen klingeln. Ist denn irgendwas in Planung, noch bis zum Abschluss dieses Jahres an Geld zu kommen, auf unterschiedlichste Art und Weisen? Es gibt ja viele Vorschläge, die gemacht worden sind. Vielleicht habt ihr auch noch eigene Ideen. Was habt ihr denn da so geplant? Weil wir brauchen ja jetzt das Geld. Nichts. Ich zähle da voll auf die. Wir sind 18.000 Mitglieder. Es kann nicht sein, dass wir als Bundesvorstand die ganze Arbeit alleine machen und am Schluss dann auch noch den Laden finanzieren. Kauft den Store leer. Moment. Genau, Werbeblock für den B-Shop. Also natürlich hat der Bundesvorstand ein oder zwei kleinere Planungen, wie man ein bisschen an Geld kommt. Ich erinnere da auch nur noch mal an die 1,3 Millionen bei offene Mitgliedsbeiträge, die vielleicht irgendwann mal reinkommen könnten. Das wäre ganz knorke. Ansonsten, wenn es so viele Vorschläge gab, keine Ahnung, die sind nicht zu mir durchgegangen, aber ich werte zum Beispiel solche Vorschläge wie, lasst uns auch Gold und Geld verkaufen, jetzt eher als unseriös. So, jetzt ist es ruhiger Mikro. Klaus, bitteschön. Also vielleicht mal, was Stefan schon angesprochen hat, die Basis ist natürlich elementarer Teil, dass wir eine Finanzierung und dass wir Geld reinkriegen. Und ich meine, viele belächeln ja immer die Popcornmaschine auf Parteitagen. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass diese Maschine uns alleine im letzten Jahr 2014 etwa 1.300 Euro bei Spenden eingebracht hat. Also man muss sich was überlegen, man muss gucken, wie man das irgendwie publikumswirksam macht. Und da ist eigentlich jeder, der hier im Publikum sitzt als Zuhörer, muss sich da an die Nase fassen, an die eigene. Und auch an die Nasen, die er noch kennt, die bei ihm im Umkreis sind, die halt da immer nur gute Ideen haben, aber halt tun. Vielen Dank. Und der Rote Korsar nochmal. Bitte? Roter Korsar, zweiter Call. Scheinbar kommt da gerade nichts. Sorry, ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. Kein Ding, nimmst ja keinem Zeit weg. Also, hau raus. Habe ich das richtig verstanden? Auf jeder Veranstaltung, wo wir selber das Catering machen, nehmen wir nicht nur Einnahmen fürs Catering ein, sondern auch noch Parteienfinanzierung? Wenn dieses Catering über einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb läuft und keine parteizugehörige Gliederung darüber Umsatz macht, sondern Einzelpersonen, also sprich Privatpersonen, sprich externer Umsatz, ja. Hallo? Ja, ich genieße gerade die Stille. Das sag was, damit ich weiß, dass du die Stille genießt. Ja, es ist ja nicht mehr still. Na gut. Ja, hat noch jemand Fragen? Weil sonst kann ich die Stille auch noch kurz genießen. Aber theoretisch hätten wir auch noch 5 Minuten. Also wenn ihr jetzt noch Fragen habt, mit denen ihr dem Bundesvorstand schulheiß machen wollt, dann macht mal. Ja, ansonsten, Hermi, du hattest doch noch die Frage mit dem Handbuch, oder haben wir das schon gemacht? Nee, das haben wir noch nicht gemacht. Ich hatte letzte Woche bei der Sprechstunde einen kleinen Aufruf gestartet, beziehungsweise eine Bitte an die Basis, mir doch irgendwie zu sagen, was eurer Meinung nach in ein kleines Piratenhandbuch für Neumitglieder rein sollte. Also welche Informationen für niederschwellige Teilhabe und einen schnellen Start ins aktive Piratenleben. Nur dummerweise ist das Pad leider leer. Wie kommt's? Klaus? Der gemutet ist? Der jetzt auch gehört werden kann. Vielen Dank für den Hinweis. Kannst du das Pad posten, weil an mir ist es schlicht und einfach vorbeigegangen. Das ist im Engel-Protokoll drin, in Zeile 30. Ich kann es aber gerne noch mal irgendwie in Mumble-Chat. So, und der Rite of Ali hat auch noch was. Ich habe gehört, der macht demnächst eine Klausur. Könnte man einen kurzen Abriss geben, worum es da sich drehen wird? Budget, Budget, Budget. Und Kohle. Ja, ist ja im Prinzip, oder? Ja, und Budget. Und Finanzen, nicht zu vergessen. Also ja, um deine Frage ernsthaft zu beantworten, es geht ums Geld. Ja, vom Verständnis her, also grob ist von mir angekommen, es ist ja kein Geld. Also die Frage ist, was wollt ihr besprechen? Wie man das nicht vorhandene Geld verteilt. Und so was habe ich mir nämlich gedacht. Und wie man mehr bekommt. Genau, wie man das nicht vorhandene Geld mehrt. Ich finde das nicht witzig, so als Kommentar. Stefan. Spaßbremse. So, okay, ja. Entschuldige bitte, das war jetzt, das waren schon 3 Warnschüsse, ne? Ja, ich wollte gerade eben selber was sagen. Tatsächlich, sorry, aber das gibt jetzt erstmal 2 Wochen Mute, weil mir wird es dann langsam irgendwann zu blöd, wenn man mir in die Moderation reinquatscht. So, ein Test bitte. Ja, hallo, ich wollte wissen, ob man schon mal darüber nachgedacht hat, Affiliate-Links zu posten zu größeren Webshops, um damit Geld einzunehmen. Jetzt besonders zur Weihnachtszeit könnte das ja eine Menge bringen, Kosten für die Partei. Nee, vielleicht politische Kosten. Ich glaube nicht, dass wir auf unserer Bundeswebseite Werbung für Amazon oder eBay oder sonstiges haben wollen, oder? Ja, ich sehe dann auch schon wieder, sag ich mal, diese Nähe zu dem AfD-Goldverkauf. Also ob ich jetzt eine Webseite, einen Platz verkaufe oder Gold, spielt dann am Ende keine große Rolle. Man begibt sich immer in Gefahr, irgendwie sich auf einer Seite zu bewegen, wo man gar nicht hin will. Noch ein Satz vielleicht. Wir haben ja auch immer kritisiert, diese Parteitage von CDU, SPD, FDP, wie sie alle heißen, die da riesen Sponsorenmessen abhalten. Und ich sehe jetzt in Werbebannern auf einer Webseite, dass es wäre was Ähnliches. Und können wir jetzt schlechterdings anfangen mit, habe ich das Gefühl. Ich hätte mir das so vorgestellt, so versteckt und halt eine sehr große, an sehr, sehr vielen Webshops, dass man das halt also nicht groß aufzieht auf der Hauptseite, sondern halt wirklich die Piraten, die dort eh einkaufen wollen, dass sie halt auch über den Link darüber gehen. Der könnte halt auch wirklich sehr gut versteckt sein. Aber wenn ich zum Beispiel bei Amazon was kaufen will, dann würde ich halt gerne auch dabei die Piraten unterstützen, aber die Möglichkeit ist halt momentan. Ja, aber du hast deine wirklichen Einflussprodukte, die da für die da geworben wird. Also wenn es jetzt Piraten-T-Shirts sind, die man bei Amazon kaufen kann, bin ich da dabei, aber du hast keinen Einfluss auf keinem Werbenetzwerk und das ist halt das Problem. So, dann mache ich jetzt, dann nehme ich jetzt den Sebastian dran und schließe dann nach Ende seines Wortbeitrags die Rednerliste für heute, weil es Zeit. Bitteschön. Wie ich es verstanden habe, ging es, glaube ich, eher darum, um Affiliate-Links, jetzt nicht im Sinne von Werbebannern, sondern wenn man irgendwie jetzt sagt, ja, wir haben hier irgendwie Freifunk und linken dann auf den Freifunk-Router, dass quasi in dem Link dann noch so ein Reflink drin ist, aber dass man jetzt keine gezielte Werbebanner schaltet, also so habe ich das verstanden. Wäre das okay? Gut, bei Freifunk-Router ist es vielleicht blöd, weil die Page Power hat, aber jetzt nur als Beispiel. Ja, also jetzt auch aus der Webbranche wird Affiliate natürlich auch so ein bisschen als halbseidenes Gewerbe angesehen und ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher, ob wir als Piratenpartei Deutschland da auch irgendwie nur einen Versuch machen sollten, uns in diese Richtung zu bewegen, wenn es ein paar Mark 50 gibt, also ich weiß nicht. Aber gut, ich kann es zumindest nicht komplett ausschließen, also wenn sich jemand mal damit beschäftigt hat und Infos dazu zusammenstellt, dem Bufo zur Verfügung stellt, könnte es durchaus sein, dass wir da unsere Position auch nochmal überdenken, glaube ich. Vielleicht. Ohne Christoph da jetzt im Detail widersprochen haben zu wollen. Ja, ich sage, ich habe es auch nicht per se abgelehnt. Ich meine, wir machen ja schon Werbung für den Bishop und ein paar andere Sachen und sind nicht alles NGOs oder sonst irgendetwas und ja. So, dann haben wir 22:01 Uhr, Rednerliste habe ich offiziell geschlossen und dann kann ich den Buffo jetzt guten Gewissens in den Feierabend entlassen. Na, Moment, noch Werbeblock, weil gerade vom P-Shop die Rede war. Habt ihr schon gesehen, dass wir tolle neue Klemmbretter im P-Shop haben? Eignet sich hervorragend zum Beispiel zum Unterschriftensammeln. Ja, wo wir dann gerade beim Thema Unterschriften sind, die Baden-Württemberger Piraten brauchen an der Stelle dringend noch Unterstützung. Meldet euch entsprechend bei den Baden-Württembergern und fragt an, wie ihr da noch helfen könnt, bitte. Dankeschön. Sehr gut. Dann noch einmal, einfach weil ich als Moderator gerne das letzte Wort habe, einen schönen Abend euch allen und hoffentlich bis bald, spätestens bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Abend. Gut, Nächte. Gleiche zusammen. Schönen Abend. Tschüss, gute Nacht. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.